Hallo, meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Ja, schön euch zu sehen, schön, dass ihr mich seht. Thema des heutigen Coaching-Videos ist es, warum es so wichtig ist, wenn man in Erwägung zieht, mit einer Frau irgendwas zu tun zu haben, vielleicht sogar was Längerfristiges. Das muss jeder für sich bewerten, ob er das noch will. Ich habe meine Entscheidung getroffen, aber es gibt ja Männer da draußen, die wollen das noch. Und da möchte ich euch aus meiner Erfahrung wirklich ein Wissen mitgeben, das ihr nutzen sollt und müsst. Das ist einfach für für euer Wohlbefinden und für eure Zukunft und Gesundheit und alles, was damit da zusammenhängt und die Risiken, die da auf euch zukommen können, wirklich entscheidend. Und da geht es darum, dass so wie die Mutter der Frau ihren Vater, also ihren Mann behandelt. Also wenn ihr ein Mädel kennenlernt oder eine Frau, dann hat sie ja einen Vater und eine Mutter. Jetzt ist es entscheidend, wie behandelt diese Mutter den Vater? So, hat sie ihm gegenüber Respekt oder behandelt sie ihn respektlos? Wer trägt von den beiden die Hosen? Wer hat die Hosen an und wer trägt den Rock? Das ist für euch wirklich maßgeblich zu prüfen. Wenn es darum geht, wer trifft da die Entscheidungen und wie ist da die ganze Dynamik bei den beiden. Und da habe ich schon einiges erlebt, oder beziehungsweise war mir das nie so final bewusst, sodass ich mit Mädchen zusammengekommen bin quasi und wurde dann ihren Eltern vorgestellt. Ich würde großen Wert heute darauf legen, immer erst die Eltern kennenzulernen, bevor ich so eine weitreichende Entscheidung treffe, mit einem Mädchen irgendwie zusammenzukommen. Ich muss auf jeden Fall den Vater kennenlernen und die Mutter und die Dynamik zwischen den beiden, wie die miteinander umgehen. Das ist absolut wichtig. Entschuldigt, ich muss mal einen Schluck Kaffee. Weil da geht es nämlich wirklich darum, einmal so wie die Eltern es ihrer Tochter vorgemacht haben. So, diese Prägung wird die Tochter meiner Meinung nach nicht mehr los. Das ist unabänderlich. Das ist fest in ihr verankert, wenn sie gesehen hat, wie ihre Mutter ihren Vater behandelt. Entweder kommt sie aus einem Umfeld, was heute leider selten ist, wo der Vater noch respektiert wird, wo er quasi das Familienoberhaupt ist und dementsprechend auch der Entscheider, der Wortführer. Und so weiter ist. Wie gesagt, das ist heute sehr, sehr selten. Wenn das bei ihr zu Hause in ihrem Elternhaus so ist, dann würde ich sagen, jawohl, das könnte interessant sein und dementsprechend weiß sie möglicherweise einen Mann eher zu respektieren. Also es erhöht zumindest eure Chancen. Es gibt euch immer noch keine finale Sicherheit, muss man ganz ehrlich sein, aber es erhöht auf jeden Fall die Chancen, dass ihr da besser davon kommen könnt in dieser ganzen Nummer und dass ihr dann auch als Mann im Umkehrschluss dann von diesem Mädchen respektiert werdet. Ein schöner Kaffee ist was Feines. Ich habe beispielsweise, war das bei meiner Ex-Freundin so, dass die Mutter definitiv die Wortführerin ist. Und dass sie die Entscheidung trifft und dass wenn meine Freundin in ihrer Kindheit irgendwas wissen wollte, ist sie zu ihrem Vater gegangen, der hat sich quasi gar nicht getraut, eine Entscheidung zu treffen oder wollte das nicht oder war einfach zu schwach dafür und hat gesagt, ja, klär das mal mit Mama. Und so hat sie von klein auf halt quasi mitbekommen, dass der Mann wie so eine Art Topfpflanze ist. Der hat zwar seine nützlichen Eigenschaften, denen er nachkommen soll, aber am Ende des Tages hat er quasi nichts zu sagen. Und diese Dynamik ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden. Ihr könnt jetzt von meinen Fehlern lernen. Aber deswegen musste ich zum Beispiel die letzten 8 Jahre ganz extrem darunter leiden, weil dieses Mädchen natürlich nicht mehr zur Einsicht befähigt war aufgrund dieser kindlichen Prägung. Egal, ob ich recht hatte, wie stark meine Argumente waren. Sie hat sich eigentlich nur gewundert, warum ich nicht meinen Topfpflanzenstatus einnehme und wann ich endlich wieder meinen Mund halte. Weil am Ende ja, warum rede ich überhaupt quasi? So, also das sind auf jeden Fall meine persönlichen roten Flaggen, auf die ihr unbedingt achten solltet. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich da schon alles im Freundesbekanntenkreis von Freunden, die Eltern, auch von Männern. Ein anderer Freund von mir, der Vater, den mag ich eigentlich sehr. Super freundlicher Mann. Kenne ich auch sehr gut. Und dann waren wir irgendwann mal bei dem Vater von meinem Kumpel zu Besuch zum Kaffee trinken. Und seine Frau kam dann auch ein bisschen später. Auch so die Frau, auch so, ach, ich würde mal sagen, 60, um die 60. Nicht unbedingt genüsslich, die Gute. Also auch sehr, sehr, sehr Alpha-Mental, auch so eine schöne Alpha-Mentalität, wie man sie eigentlich nicht haben will. Und er hatte dann genauso wie wir jungen Männer, hatte er dann auch irgendwie mal so einen lockeren Spruch mal drauf. Und dann ist sie ihm gleich übers Wort gefahren und sagt, du brauchst dich jetzt hier gar nicht so aufspielen, nur weil jetzt hier die anderen, nur weil jetzt dein Sohn mit seinem Freund hier da ist. Und er war gleich quasi wieder auf seine Position gerückt. Und ja, Kimi, ich bin gleich bei dir. Entspann dich noch einen Moment. Ja, das sind so die Dynamiken. Also da sollte man definitiv darauf achten, wie die Dynamik der Eltern der Frau ist, die ihr kennenlernt. Weil das entscheidet quasi alles über ihre Fähigkeit, euch am Ende zu respektieren. Weil wenn sie von klein auf mitbekommen hat, dass der Mann quasi von der Mutter nicht wirklich respektiert wird. Kimi, es ist nix. Er hat richtig Stimme, der Große. Kimba, darf ich das noch hier zu Ende machen? Großer Bär. Ja. So, warte kurz. Ja, wie gesagt, das kann für euch wirklich, wirklich entscheidend sein, diese Zusammenhänge zu kennen. Und genauso, wenn die Mutter und die Tochter zwar dem Vater das Gefühl geben, er hätte was zu entscheiden, aber wenn er den Raum verlässt, ja, sagt dann die Mutter, musste Papa jetzt nicht so ernst nehmen. Das ist auch ein Zeichen von Manipulation. Also sie geben ihm vordergründig das Gefühl, er hätte was zu sagen und eigentlich respektieren sie ihn gar nicht, weil sie wissen, da gibt es auch viele, viele Beispiele für solche Dinge. Und da müsst ihr eine Sensibilität entwickeln. Da solltet ihr wirklich besonders drauf achten. Ja, und da habe ich mich nochmal beispielsweise vor viel Schaden bewahrt, dadurch, dass ich jetzt beispielsweise mit meiner Ex kein Kind habe. Weil ich würde beispielsweise, wenn ich eine Tochter hätte, was jetzt nicht mehr vorkommen kann, das Risiko würde ich einfach mit diesen modernen Frauen nicht mehr eingehen. Aber wenn ich eine hätte, hätte ich dir beigebracht, dass sie genauso frei ist wie ein Mann in ihrer Meinungsäußerung, logischerweise, ist ja genauso ein Mensch, ist ja gar keine Frage. Aber, und dass sie sich auch keinem Mann unterordnen muss, hätte ich ihr auch so beigebracht. Außer dem Mann, den sie sich selber aussucht. Weil das ist ja ihr Typ und wenn sie sich den aussucht, dann muss sie sich natürlich seiner Führung fügen. Und das kann man diesen modernen Frauen gar nicht mehr erklären. Davon wollen die gar nichts hören, wenn man sowas erstmal sagt. Du sollst dich deinem Mann fügen. Oh mein Gott, was ich da schon für Gespräche mit diesen modernen, entarteten Spezialfrauen hatte. Und ja, so, das würde ich meiner Tochter beibringen, wenn ich eine hätte, weil dann soll sie ihren Mann entsprechend sorgsam auswählen. Und wenn sie ihre Wahl getroffen hat, dann soll sie sich seiner Führung auch fügen. Ist doch logisch. So, spricht ja nichts dagegen, weil nur so funktioniert die Dynamik. Meiner Meinung nach. Ja, ich hoffe, ihr könnt einen Nutzen aus diesem Video ziehen. Es freut mich, wenn ihr das könnt. Ich denke, sollte man mal von gehört haben. Der ein oder andere hat es von euch wahrscheinlich schon mal gehört. Wenn nicht, ist auf jeden Fall eine maßgebliche Geschichte, wo ihr eure Aufmerksamkeit hinlenken sollt. Oder drauf richten sollt, wenn ihr euch mit diesen Themen befasst. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für eure Kommentare, für eure Likes. Wünsche euch noch einen schönen Abend und morgen habe ich auch wieder was Spannendes. Tschüss!